Pogo-Rapper, gehst tanzen und saufen. Doch ich zaffig Wack MCs und bleib einfach zu Hause. Gib alles, doch von mir ist wirklich jeder Part besser. Ich bin Anti-Wackness, aka Anti-Chart-Rapper. Du bist nicht breit gebaut, du siehst nur scheiße aus. Und gehst im Battle mit mir halt mal einfach drauf. Ich schlag Horrorcore-Rapper und sie weinen dann. Du rappst nicht druckvoll, nein, es klingt nach Scheidenkrampf. Ich kick Lines, wenn ich Pep-Junks Nasen eintrete. Ich würde dich gerne feiern, aber habe einen Penis. Gib mal deine Platte, ich scratch in den Hook. Spaß, ich nimm deine Platte und mach sie kaputt. Spaß, du hast die Bitches geknallt, aber AIDS, du Faggot. Nennst dich High One MC und feierst Casey Rebel. West Internet maskulin ist gegen Wicked Cruise. Du lässt Geld regnen, Slut, und wir vergießen Blut. Maske maskulin, Rap bedeutet Krieg. Wir gucken einmal böse und ihr flieht. Nutte, Maske maskulin, das Internet ist Westen gegen Schwule, Behinderte und dich. Maske maskulin, Rap bedeutet Krieg. Wir gucken einmal böse und ihr flieht. Nutte, Maske maskulin, das Internet ist Westen gegen Schwule, Behinderte und dich. Du bist kein Neger, du Spastel, weil du Ebola hast. Du machst Fracks für die Ex und ich steche dich ab. Ey, du hässlicher Spaß, denn Rap ist kunterbunt und lebensfroh. Ich kippe es Untergrund und hetero, fick dich, yo. Ich komm in dein Dorf und du trinkst mich unter den Tisch, schön für dich. Ich trete dir ins Gesicht, Schwuchtel. Du trittst mit deiner Spasti-Gang auf meiner Diskothek. Doch ich nehm dich nicht ernst, solange du Hip-Hop lebst, du Hurensohn. Bei dir ist alles gut geflaut, der Text ist dir egal. Doch die Technik ist ein Zahner, dann Glückwunsch. Denn Rappers in die Charts. Jeden Samstagabend nimmst du Penis in den Arsch. Und beim Analverkehr, du Bitch, röchelst du so asthmatisch wie der Rapski von Savage. Ich brech dir alle Knochen mit dem Box, denn ich esse viel Salat, nix mit Boss. Transformation, du lässt die Sau raus, wir lassen die Affen aus dem Zoo. Maske maskulin, Rap bedeutet Krieg. Wir gucken einmal böse und ihr flieht. Nutte, Maske maskulin, das Internet ist Westen gegen Schwule, Behinderte und dich. Maske maskulin, Rap bedeutet Krieg. Wir gucken einmal böse und ihr flieht. Nutte, Maske maskulin, das Internet ist Westen gegen Schwule, Behinderte und dich.